Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Weimar, 28. Juli 1787. Unsern Briefwechsel, mein Lieber, lege ich mir für jetzt noch als einen künftigen Genuss zurück. Mein Geist ist nicht gesammelt und meine Zeit nicht in meiner Gewalt. Er sollte dich mit meinen Empfindungen bekannt machen, und ich habe bis jetzt noch nicht an mich gedacht. Erst in einigen Tagen beziehe ich meine Wohnung, bis dahin nimm Vorlieb mit einem Zeitungston. Gestern habe ich einen vergnügten Tag gehabt. Ich bekam eine Einladung von der Herzogin, und Wieland sollte mit mir nach Tiefurt fahren. Dieses geschah. Unterwegs hatte ich Gelegenheit, Verschiedenes von ihm herauszubringen, das mir am Herzen lag. Es wird dich freuen, wenn ich dir sage, dass sich ein Verständnis unter uns bildet, wie ich es mir lange gewünscht habe. Der Ton, auf den er sich schnell mit mir gestimmt hat, verrät mir Zutrauen, Liebe und Achtung. So viel sehe ich offenbar, dass er mich vor den meisten schriftstellerischen Menschen unseres Deutschlands auszeichnet und hohe Erwartungen von mir hegt. Mit meinen bisherigen Produkten, den Carlos soll er erst lesen, ist er übel zufrieden, wie er mir aufrichtig gesteht, aber er versichert mir, dass er nie daran gezweifelt habe, ich könnte und würde ein großer Schriftsteller werden. Sein Urteil über mich ist so ziemlich das unsrige. Ich habe, sagte er, eine starke Zeichnung, große und weitläufige Kompositionen, ein lebhaftes Kolorit, aber nicht Korrektion, Reinheit, Geschmack. Delikatesse und Feinheit vermisst er auch in meinen Produkten. Es kommt nun darauf an, ob der Carlos ihm beweisen wird, dass ich diesen mangelnden Attributen näher gekommen bin. Ich musste ihm gleich den Abend, als wir nach Hause kamen, ein Exemplar davon schicken, weil Reinhold das seinige nach Jena genommen hatte. Er will den Carlos mit mir lesen und mir im Detail davon seine Meinung sagen. Alle diese Freiheiten hat er mir oft wiederholt, würde er sich nicht gegen mich erlauben, wenn ich ihn nicht sehr interessierte. Unterwegs bereitete er mich auf die Herzogin vor. Er suchte mich zur Toleranz für sie zu stimmen, weil er wisse, dass sie verlegen sein würde. Es ging alles nach Wunsch. Ich traf sie mit dem Kammerherrn von Einsiedel und einer Hofdame im Gartensaal. In einer kleinen halben Viertelstunde war die ganze Bekanntschaft in Ordnung. Wir waren zwei Stunden dort, es wurde Tee gegeben und von allem Möglichen viel schales Zeug geschwatzt. Ich ging dann mit der Herzogin im Garten spazieren, wo ich sie schönstens, aber beinahe mit so vieler Arbeit wie Mademoiselle Charpentier unterhielt. Sie zeigte mir alles merkwürdige Wielands Büste, die dort aufgestellt ist, ihres Bruders, des Herzogs Leopold von Braunschweig Monument und anderes. Nachher gingen wir in ihr Wohnhaus, das überaus einfach und in gutem ländlichen Geschmack möbliert ist. Hier wurden mir einige schöne Landschaften von Kobell gezeigt. Gegen Abend empfahlen wir uns und wurden mit Herrschaftspferden nach Hause gefahren. Wieland, der keine Gelegenheit vorbeilässt, mir etwas Angenehmes anzukündigen, sagte mir, dass ich sie erobert hätte, und wirklich fand ich dieses in der Art, wie sie mich behandelt hatte. Ihre Hofdame, ein verwachsenes und mokantes Geschöpf, der ich einige Aufmerksamkeit bewies, war so galant, mich mit einer Rose zu regalieren, die sie im Garten für mich suchte. Diesen Morgen empfange ich wieder eine Einladung zum Tee, Konzert und Souper bei der Herzogin. Sie selbst hat mich nicht erobert, ihre Physiognomie will mir nicht gefallen, ihr Geist ist äußerst borniert, nichts interessiert sie, als was mit Sinnlichkeit zusammenhängt. Diese gibt ihr den Genuss, den sie für Musik und Malerei und dergleichen hat oder haben will. Sie ist selbst Komponistin. Goethes, Erwin und Elmire ist von ihr gesetzt. Sie spricht wenig, doch hat sie das Gute, keine Steifigkeit des Zeremoniells zu verlangen, welches ich mir auch trefflich zunutze machte. Ich weiß nicht, wie ich zu der Sicherheit meines Wesens, zu dem Anstand kam, den ich hier behauptete. Charlotte versichert mir auch, dass ich es hier überall mit meinen Manieren wagen dürfe. Bis jetzt habe ich, wo ich mich zeigte, nirgends verloren. Charlottes Idee von mir hat mir Zuversicht gegeben, und die nähere Bekanntschaft mit diesen Weimarschen Riesen, ich gestehe dir's, hat meine Meinung von mir selbst verbessert. Nunmehr freue ich mich auf die junge Herzogin, von der mir allerwärts viel Vortreffliches gesagt wird. Bei der Alten hatte ich zu überwinden, weil sie meine Schriften nicht liebt und ich ihr fremd war. Die Junge ist meine eifrige Patronin und meinen Arbeiten ganz vorzüglich gut. Charlotte hat mehrmals mit ihr von mir gesprochen und sagt mir, dass ich bei ihr sein dürfte, was ich bin, dass ich sie für alles Schöne und Edle empfänglich finden würde. In 14 Tagen wird sie hier sein, der Herzog aber kommt erst im September, eine unangenehme Neuigkeit für mich. Mein Verhältnis mit Charlotten fängt an, hier ziemlich laut zu werden und wird mit sehr viel Achtung für uns beide behandelt. Selbst die Herzogin hat die Galanterie, uns heute zusammenzubitten, und dass es darum geschah, habe ich von Wieland erfahren. Man ist in diesen Kleinigkeiten hier sehr fein, und die Herzoginnen selbst lassen es an solchen kleinen Attentionen nicht fehlen. Nunmehr habe ich das Logis in Beschlag genommen, das Charlotte vorher gehabt hat. Es kostet mir das Vierteljahr mit den Möble 17,5 Taler, viel Geld für 2 Zimmer und eine Kammer. Einen Bedienten, der zur Not schreiben kann, habe ich für 6 Taler angenommen. Den 29. Juli. Gestern Abend also war ich mit Charlotten in Tiefurt. Unsere dortige Gesellschaft war Wieland, Graf Solms, der hier durch seine ausgezeichneten Verstandesgaben und Kenntnisse sehr viel Aufsehen macht, und ein preußischer Offizier Schlick und seine Frau, die du vermutlich dem Rufe nach kennst, spielten meisterhaft, er das Violoncell und sie die Violine. Charlotte fuhr nach dem Konzert nach Hause, weil sie sich nicht wohl fühlte, ich musste aber auf ihr Verlangen zurückbleiben. Das Souper war im Geschmack des Ganzen einfach und ländlich, aber auch ganz ohne Zwang. Charlotte will behaupten, dass ich mich diesen Abend zu frei betragen habe. Sie zog mich auch auf die Seite und gab mir einen Wink. Ich habe, sagte sie, auf einige Fragen, die die Herzogin an mich getan, nicht dieser, sondern ihr geantwortet und die Herzogin stehen lassen. Es kann mir begegnet sein, denn ich besann mich niemals, dass ich Rücksichten zu beobachten hätte. Vielleicht habe ich der Herzogin dadurch missfallen. Als wir nach Weimar zurückkamen, fanden wir Gotter mit Ettinger und seiner Frau eben aus Gotha angelangt. Es formierte sich noch eine Punschpartie zwischen Solms, Einsiedel, Gotter und mir. Gotter ist ein zerrissener Charakter, dem ich mich nie hingeben könnte. Er hat viele, aber französische Bildung, viel Geist und Witz, aber dabei eine Nüchternheit, die mich abschreckt. Hier ist er sehr anerkannt. Seine Gedichte musst du kaufen, sie verdienen's. Das letzte, das er gemacht hat, ist ganz vortrefflich. Es heißt »Die Flucht der Jugend«. Gotter und die Ettinger sind auch von Charlottes Bekanntschaft. Als ich Gotter über den Carlos hörte, erfuhr ich zu meinem Erstaunen etwas ganz Neues, dass die Szene des Königs mit Carlos nach dem Tode des Marquis die beste wäre und nach dieser Carlos Gefangennehmung bei der Eboli. Die Szene Philipps mit dem Marquis würde er vielleicht gar nicht berührt haben, wenn er sie nicht getadelt hätte. Sie wäre in Philipps Charakter unmöglich. Die Szene des Marquis mit der Königin erwähnt er auch nur insofern, als er sagte, es verdrieße ihn, dass die Königin den Marquis um seines Opfers willen tadle. Als ich ihn auf die wahre Ursache aufmerksam machen wollte, zeigte sich's, dass er nichts davon geahnet hatte. Er verwarf es aber ganz, was ich damit wollte. Die Wirkung, die der Carlos auf Charlotte gemacht hatte, war mir angenehm, doch fehlte es ihr, weil sie krank und schwach war, oft an Sammlung des Geistes, selbst an Sinn. Des Königs sogenannter Monolog hat auf sie erstaunlich viel Wirkung getan. Die Stellen im Stück, die ich auf sie gleichsam berechnet habe, wovon ich dir gesagt, erreichten ihre Wirkung ganz. Des Marquis-Szene mit dem König tat viel auf sie, aber alles fasste sie nicht beim ersten Lesen. Auf sie wirkte die Schönburgsche Szene recht sehr, aber auch sie verstand nicht gleich, was ich mit dem Ausgang derselben wollte. Den 31. Juli. Gestern Abend war ich von 16:30 in Wielands Gesellschaft. Es war verabredet, dass er mich um 6 Uhr in den Club führen sollte. Der Tag war schwül und ich fand ihn von der Hitze fast gelähmt. Wieland ist hypochondrisch besorgt für seine Gesundheit, dass er mitten im heißen Sommer nach 10 Uhr abends nicht ohne Mantel geht. Heute aber litt er durch die Hitze und eine körperliche Apathie, sprach aus allem, was er sagte. Wir sprachen von Tätigkeit, und das Gefühl seiner Ermattung, glaub ich, war es, was ihm seine heutige Philosophie eingab, denn er deklamierte gegen alle Wirksamkeit als etwas äußerst Undankbares. Von der politischen erklärte er, dass kein ganz rechtschaffener Mann einen großen Posten darin bekleiden oder erhalten könne. Das bewies er mit Turgots Beispiel, den er äußerst verehrt. Ich nahm mich mit Wärme der Schriftstellerischen an und zwang ihm doch endlich ab, daß er diese als etwas Positives betrachtete. Doch auch hier verriet sich der Unmut seines Herzens. Er führte mir an, daß er jetzt mehrmals Briefe von jungen Leuten erhielte, die ihm deutlich zeigten, daß man ihn nur für einen Professor halte, der ein Journal herausgebe. Bei lebendigem Leibe fange er an, vergessen zu werden, und nach seinem Tode werde es ganz vorbei sein. Ich sagte ihm, daß diese jungen Leute, wenn sie 10 Jahre älter geworden, anders an ihn schreiben würden. Er konnte sich aber nicht zufrieden geben. Man sieht, daß er ungern ins Dunkle tritt. Er brach das Gespräch ab und erinnerte mich, daß ich ihm meine Geschichte versprochen hätte. Diese erzählte ich ihm also bis dahin, wo sich die Idee zu den Räubern bei mir entwickelte. Hier wurden wir abgebrochen, er ließ sich zum Club frisieren und schloß mir, solange seine Bibliothek auf. Meine Geschichte hatte ihn sehr aufmerksam erhalten, er fand Ähnlichkeiten darin mit seiner eigenen. In seiner Bibliothek, die ich aber kaum anfangen konnte zu durchlaufen, wimmelte es von französischen Feenmärchen, Romanen und dergleichen Schriften, von englischen Romanen und italienischen Dichtern, an welchen seine Bildung und Schriftstellerei hängen mag. Ich fand Gotthards Gedichte, die mir neu waren, und untersuchte die übrigen Fächer für heute nicht weiter. Wir gingen in den Club, wo wir nur einige wenige fanden. Da das Wetter ganz vortrefflich war, schlug er einen Spaziergang im Stern vor. Hier bezahlte er mir meine Geschichte mit der seinigen, die ich dir aber ein andermal erzählen will. Sie war auch nicht zum dritten Teil beendigt, als wir zum Abendessen im Club anlangten. Er hat mir einen großen Beweis seines Vertrauens an diesem Tage gegeben, weil ich auch sehr aufrichtig gegen ihn gewesen war. Er entdeckte mir die Entstehung einiger Gedichte, der komischen Erzählungen und der Musarion. Er würde mir vielleicht einmal ein Buch schicken, sagte er, woraus er die erste Idee zu dem letzteren genommen habe. Ich bat ihn angelegentlich darum. Eigentlich wäre es nicht in der Ordnung, sagte er mir bei dieser Gelegenheit, daß er mir meine Offenherzigkeit mit der seinigen bezahle, denn ich wäre ein junger Mann und er ein alter, doch wolle er mich an Geist 10 Jahre älter und sich um ebenso viel jünger annehmen und es auf diese Art gleich machen. Das Buch sollte ich einmal haben. Da ich ihn so weit kenne und durch andere Menschen über ihn unterrichtet war, So erstaunte ich wirklich über diese Redlichkeit gegen mich, mir eine Blöße zu verraten. Bei Tische musste ich sein Gast sein. Das Abendmahl war der Konversation nach heute sehr prosaisch. In allem waren heute 9 Menschen, einige seichte Kavalier und Rat Kraus, dessen Bekanntschaft ich schon gestern gemacht, der ein übrigens guter Mensch ist und sehr zuvorkommend und höflich gegen mich gewesen war. Er hat auf einen Besuch, den ich ihm machen wollte, wo ich ihn nicht traf, 3 ebenso fruchtlose Gegenbesuche gemacht, bis ich ihn endlich in seinem Hause traf. Er hat sich zu allen Diensten bei mir erboten. Durch mein Engagement zum Club hatte ich mir eine Partie verschlagen, wozu ich mit Wieland gebeten war. Sie war im Belvedere, die Schröder war dabei, Einsiedel und Schlägs. Auf dem Spaziergange mit Wieland im Stern hatte ich durch Wieland einige Weimarsche Menschen kennenlernen, die an uns vorbei passierten. Ein Spaß begegnete mir, wir stießen auf 3 Frauenzimmer, worunter die mittlere und größte sehr hübsch war. Eine andere Junge und eine Alte waren dabei, die sich sehr vertraut mit Wieland unterhielten. Ich blieb in einiger Entfernung gleichgültig zurück, unterließ aber nicht, meine Augen an der Schönen zu weiden. Als sie weg waren, fragte ich Wieland ziemlich hastig, wer diese Schöne gewesen. Ein Fräulein von, ich weiß den Namen nicht mehr, war die Antwort. Und die anderen? Meine Frau und Tochter. Ich wurde rot bis über die Ohren, weil ich erstaunlich gleichgültig nach den Letzteren gefragt hatte, denn Wieland hatte mich seiner Familie noch nicht vorgestellt gehabt, und also kannte ich sie nicht. Er half mir aber aus dieser Verlegenheit, indem er sich selbst über die Schönheit der anderen verbreitete. Frau Hofrat Wieland und ihre Tochter aber möchten mich für einen Grobian halten, stellt euch mein Herzeleid vor. Charlotte kündigt mir an, dass ich als Weimarscher Rat, sobald ich in der Stadt selbst mich dem Hof präsentieren wolle, beim hiesigen Adel und den ersten bürgerlichen Zeremonienbesuche machen müsse. Ob das gleich nun durch bloße Karten ausgerichtet zu werden pflegt und ich meinen Bedienten habe, so stehe ich doch in Gefahr, bei einigen angenommen zu werden, und wenn auch nicht, so ist eine halbe Woche schändlich verloren. Ich kann mich, ohne einen großen Fehler gegen die Lebensart zu begehen, nicht davon ausschließen. Nun lebet wohl, 1000 Grüße, deinen Brief, lieber Körner, habe ich erhalten und danke dir, dass du den meinigen nicht erst hast abwarten wollen. Ich freue mich deiner Hoffnungen, möchtest du dich auch bald der meinigen freuen können. In meinem ersten Brief vergaß ich dir zu schreiben, dass mir Göschen 30 Taler gleich bezahlt hat. Mit dem gebundenen Carlos habt ihr recht getan, aber den im englischen Band, der durch die Mine bei demselben Buchbinder bestellt ist und nun fertig sein wird, lass abholen und bezahle ihn indessen. Diesen schicke mir auch so bald als möglich zu. Ich schließe diesen Brief in meinem neuen Logis, wo ich nun eingerichtet bin. Noch einmal adieu. Euch allen einzeln zu schreiben ist mir bis heute nicht wohl möglich gewesen, aber es geschieht bald. Behaltet mich lieb, ich bin ewig der Eurige. Es. Grüßt Kunzens.